möchte ich noch einmal wiedersehen. Und dann wollen wir beide wie vor Jahren die vertrauten alten Wege gehen. An der Ehe ist der Frühling erwacht, an dem Ufer unten blüht die Jasmin. Heller Sonnenschein erfüllt ein jedes Herz und lässt überall die Liebe neu erblühen. An der Ehe ist der Frühling erwacht, bringt die Hoffnung und die Träume zurück. Denn ein wunderschöner Frühling von der Welt, von der Liebe unser Glück. Alles Glück aus jenen schönen Tagen. Schlossen wir in unsere Herzen ein. Und ich hör dich noch beim Abschied sagen: Einmal wird es wieder Frühling sein.